Hieß es von der Airline. Noch bis heute Nacht läuft der härteste Streik der Lufthansa-Geschichte. Fast 4000 Flüge mussten gestrichen werden. Die Betroffenen des wohl größten Datenklaus in der Geschichte Deutschlands sollen am Montag Klarheit haben. Dann will das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eine Lösung erarbeitet haben. Unbekannte haben einen Datenbestand von 18 Millionen E-Mail-Adressen samt Passwörtern geklaut. Die Daten werden derzeit wohl noch aktiv missbraucht. Ein Mord, um eine Ohrfeige zu vertuschen. Der 5 Jahre alte Dano aus Herford ist erdrosselt worden. Der Vater seines Freundes hat die Tat gestanden. Der 43-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Laut Ermittlern sagte er, er habe Dano nach einem Streit geschlagen. Nachdem der Junge angekündigt habe, dies seinen Eltern zu erzählen, habe der Mann den Jungen in seine Wohnung geholt und ihn später getötet. Gestern wurde die Leiche gefunden. Im Indischen Ozean suchen nun auch U-Boote nach dem Wrack des verschwundenen malaysischen Passagierflugzeugs. Nach Angaben des Koordinators der Suchaktion sind auch Spezialdetektoren im Einsatz, mit denen Signale der Blackbox geortet werden können. Flug MH370 wird seit dem 8. März vermisst. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von der TRI AG Automobile. Die besten Angebote für sofort verfügbare Renault-Neufahrzeuge in Birkenfeld, Baden-Baden, Bühl und Kippenheim. www.tri.ag. Guten Abend, 7:03. Wir haben noch Blitzer in Kippenheim in der Keltenstraße. B28 Kehl Richtung Appenweier Höhe Willstedt. La Richtung Kippenheim Höhe Industriegebiet. Dann Appenweier Bahnhofstraße, Raiffeisenstraße und B415 Biberach Richtung La auf dem Schönberg im 50er-Bereich mit der Laserpistole. Gute Fahrt. Hitradio Ohr. Meine Damen und Herren, lehnen Sie sich zurück und versuchen Sie sich zu entspannen. Atmen Sie tief durch und hören Sie auf Ihre innere Stimme, die Sie andauernd fragt. Wann geht's endlich los? Communications computer to bridge. Communications computer to bridge. We are discovered by the planet's radar system. Bridge to communications computer. Switch from fiber direct to satellite link. Fiber disconnected. Intercontinental satellite link established and functional. Transfer power from deflection shields to transmitter. Seid ihr bereit für Stimmung? Seid ihr bereit für Party? US 2, 3, 4. I just met you, and this is crazy, but here's my number. So call me baby, baby. But here's my number. took your time, we could call, I took no time, we could fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal, at first sight and squeal. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your dance holding a pet jean skin showing. Sommer wird rasant. Voller Action. Sonne, Meer, Strand. Oh, Gentlemen, hier am Strand und an eurem Radio. Ist mir egal. Wenn du gehst, dann komm ich mit. Du lässt mir keine Wahl. Ich hab die ganze Zeit nach dir gesucht, doch nie daran geglaubt. Auf einmal bist du wirklich grad und alles ist erlaubt. 7 Tage, 7 Nächte, 123gold.de. Und die habt ihr selbst gestaltet? Mhm. 123gold.de. Nur bei Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 finden Sie eine so große Auswahl exklusiver Designs für Ihre einzigartigen Symbole der Liebe. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamantspezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. Mama, warum ist die Banane krumm? Weil die Frucht sich nach oben zum Licht neigt. Und warum ist die Erde rund? Weil sie im Inneren flüssig ist. Und warum kann man manchmal durch Wände gucken? Dafür gibt es viele Gründe. Wintergärten, Glasfaltwände, Terrassendächer. Und wir machen sie alle. Glaswohnen, die mit der Sommergarantie. www.glaswohnen.de. Also, du gibst uns 1 Euro. Wir geben dir 100% Rindfleisch aus Deutschland. Oder knuspriges Hähnchenfleisch mit frischen Zwiebeln und einer fruchtigen Currysoße, die auch dafür sorgen soll, dass die Zwiebeln nicht rausfallen. McDonald's Curry Beef oder Curry Chicken. Für je 1 Euro unverbindliche Preisempfehlung. So einfach ist das. Willkommen bei McDonald's. www.glaswohnen.de. Glaswohnen, die mit der Sommergarantie. www.glaswohnen.de. Ich sag dir, ich brauche echt mal Zeit für mich. Ach, für genau sowas liebe ich ja das Wellness Hotel Auerhahn. Die haben das komplette Verwöhnprogramm. Gesunde Ernährung, hauseigene Kosmetik, tolle Anwendungen und herrliche Arrangements.

my crew, crew, crew, crew. I'm in the club, so I'm gonna do, do, do, do. Just what the pro came here to do, do, do, do. Yeah, yeah. Ja, wir haben wieder Freitagabend. Und wir sind alle wieder vollzählig, so wie es aussieht. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's. Und Action. Und Action. Dankeschön, Erl. Im Namen aller Bandys auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. iRadio. iRadio. Ripping the ones and twos with the hottest new joint. Virginia is never sound. The journey starts here on power. Black Blood. Et là tu dis que c'est fini. que ça, ce serait la mort. Donc tu crois enfin que tu t'en sors. Quand y'en a plus, et ben y'en a encore. Est-ce la musique ou les problèmes? Les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça sorte. Alors on chante. Alors on chante. Pink Spezial. Ja, 19:33 Uhr am Freitagabend. Und mein Freund, der größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten, Al Bundy, ist wieder ganz gut drauf. Wie kommt das, Al? Normal bist du immer ganz bedrückt hier. Was geht ab? Hä? Komm, erzähl. Ich wusste ja gar nicht, wie viel Power ich habe. Das wusste ich ehrlich auch nicht. Was war heute? Also heute habe ich denen bei der Arbeit gezeigt. Wie denn? Ich kämpfte, ich habe mich auf den Boden geworfen, ich habe geschrien wie ein Weib. Und schließlich habe ich gekriegt, was ich wollte. Leute, vor euch steht ein Mann, der $5 die Woche mehr kriegt. Yay! Der heimliche Lust auf Ekstase, Freitag. Freitags. Give me that booty. Check it out. Once again, this song has been a while since you heard the sound. chicken to save you from them bullshit shows. I am sitting in the morning, the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And I'm with only halfway, and I even argue with looking out the window at somebody coming in. Heiß auf den Freitagabend. Freitag. Das Wochenende. Nichts für schwache Nerven. Time to be crazy. Ja, die Eingefleischten haben es längst gehört aus der Kakuabin. Aber ein bisschen schneller gepitcht als sonst, aber immer noch super stark. One more time. Music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Freestyle Spezial. so richtig knallharter, hein? Freestyle. 1942. Oh, ich glaube, der Zeit für die Werbung, ne? Hallo? Machen wir Werbung. Was? Werbung, was? Werbung natürlich. Da hinten am Horizont, eine Oase. Schatz, das ist der Stadtpark. Sehen Sie die Stadt mal anders, mit dem Crossover Peugeot 2008. Schon ab 139 Euro monatlich, inklusive 5 Jahren Qualitätsplus und 2000 Euro Eintauschprämie bei allen teilnehmenden Peugeot-Händlern. Wow, du siehst ja toll aus. Wo warst du? Friseur, Kosmetikerin, Schönheitsklinik? Viel besser. Ich war in der Zahnarztpraxis Astrid Tabellion. Und mit meinen neuen Zähnen geht's auch meinem Nacken und Rücken viel besser. Zahnarztpraxis Astrid Tabellion. Zahnersatz ganzheitlich. Am Busbahnhof in Offenburg. Mehr über Kiefer- und Körperstatik auf dentabellion.de. Bei Expert Höhler gibt's Waschmaschinen, Fernseher, Drucker, Digitalkameras, Handys, Tablets, Spiele, Konsolen, Kaffeemaschinen. Bei der Auswahl ist ja gleich mein Akku. Expertenangebote, Top-Beratung und Top-Service bei Expert Öhler im City Center in Kehl und in Offenburg-Bühl. Expert Öhler macht glücklich. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Neulich in der Personalabteilung. Frau Müller, ich hätte gern was zu essen. Bitteschön. Hier, Ihr Scheck. Noch nie war Essen so günstig. Denn mit Essenschecks von Chèque du Genie sparen nicht nur Sie, sondern auch Ihr Arbeitgeber. Und wie das genau funktioniert, erfahren Sie unter www.essenmitcheck.de. essenmitcheck.de. Schneider, ich sag es Ihnen jetzt zum letzten Mal. Unter meinem Schreibtisch finden Sie keine Ostergeschenke. Für alle, die Ostern nicht erwarten können. Bei eBay gibt es ab Samstag 8 Uhr früh viele Osterangebote zu fantastischen Preisen. Zum Beispiel die GoPro Hero 3 Plus Black Edition für nur 349 Euro. Nicht verpassen morgen bei eBay. So läuft der Hase. Jede Disco ist gleich, dachte ich, bis ich im Tanzcafé Merlin war. Naja, Disco ist halt nicht gleich Disco. Schau selbst unter disco-merlin.de. Hitradio Ohr präsentiert Mixtape diesen Samstag im Freiraum. Stehst du auf die 80er? Stehst du auf die 90er? Auf Rock? Auf Hip-Hop? Auf House? Oder auf das, was gerade angesagt ist? Vote mit auf der Freiraum-Facebook-Seite und komme am Samstag zu Mixtape. Your Choice, Your Music. Ach, wissen Sie, viele beneiden mich um mein Leben. Immer auf Achse, in der ganzen Welt unterwegs. Aber dass das auch Stress sein kann, das wissen die wenigsten. Die ganzen Reisen planen, Hotel, Flug, Mietwagen, Bahntickets und. Ich bin froh, dass ich jetzt einen kompetenten Partner gefunden habe, der sich um alles kümmert. Das Reisebüro Zimmermann in Gengenbach. Ein Anruf und alles wird für mich erledigt. Da kann man sich doch auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Reisebüro Zimmermann, mitten in Gengenbach. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Heute ist wieder Freitag im Codex und da geht's wieder ab. Heute heißt die Überschrift Übelst eskalieren. Eine Übelstparty mit vielen durchgeknallten Specials. Zum Beispiel Übelst sparen, alle mit Sonnenbrille. Mit aufgesetzter Sonnenbrille bis 23 Uhr Eintritt frei. Alle mit Vollbart, Eintritt frei bis 23 Uhr. Übelst knapp. Der kürzeste Minirock des Abends bekommt 100 Euro Cash. Das ist aber, das wird eine Entscheidung werden. Da ist eine Jury da. Übelst krank. Wer postet peinliche Dinge auf Facebook für Freiverzehr? Und übelst abgefahren. Nach 23 Uhr entweder 15 Euro Eintritt zahlen oder satte 30 Euro Freiverzehr bekommen. Oder 6 Euro normal und normale Getränkepreise. Codex Club in Aachen. Das war für heute Freitag. Übelst eskalieren. Samstag, 5. Morgen, Hip-Hop Saturday. Im großen Club. Hip-Hop. R&B. Und alles, was dazugehört. Im kleinen Club. Rock, Pop, 90er, 80er, Deutsch. und im Smokers Tower Deep House bis Minimal. Und eine kleine Vorschau, nicht vergessen, Freitag, 11. April, Felix Kröcher. Mehr Infos unter codex-club.de. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, herzlich willkommen. Sky. Ja, ein kleiner Nachtschimmer-Remix von Avicii. Hey, Brother. Gut, das klingt anders. Mach mal lauter. Alter, das ist echt verrückt. Oh, Mann. Ladies and gentlemen, I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. We'll have a good time. Yes, a 12-inch. Girl, just let me be there for you anytime. It's so fine. Are you with me? Here we go. Don't want no short and tight man. Yes. Don't want no short and thick man. A 12 inch. Das wird auch deine Spezialität. John Paul, 20 Fingers. Und der Musikteppich von Peter Fox. Das geht ab, huh? Las Vegas and broadcasting around the world. This is Radio. Hit Radio Ohr. Jetzt kommt's gleich ganz dick. das ist für mich ein Stichwort, Nachtschwärmer. Das hier ist Mr. President und Alpha Will. Nämlich morgen ist der liebe Charlie zusammen mit DJ Andy unter der Überschrift Giganten der 80er. Das muss ich mit Echo machen. Giganten der 80er. In Rastatt Blittersdorf, Stadtteil Blittersdorf, im Ankersaal in der Fährstraße. Einfach Richtung Rhein, letztes Haus rechts. Einlass 21 Uhr. Ja, Coco Jumbo und Big in Japan. 20 Uhr und eine Minute, haben Sie es gemerkt? Keine Nachrichten. Das ist toll, da haben wir viel mehr Zeit für Musik. Was meinst du dazu, Al? Nein, nicht die Nachrichten. Schuhnachrichten. Ach was, wir haben doch Schuhnachrichten. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Ach komm, jetzt bin ich wieder aus. Und das Tittenmagazin. Ja, doch, ja. Hier auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. Yes, yeah, Radio. Da steigert sich jetzt ganz langsam. Michael Jackson und Metallica. Okay, that's another sign of the window. They stuck to, I can shoot. Eine richtige volle Dröhnung gerade, ja? Shake your body to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat, come on, come on. Da bist. Hier ist der Freitag. Hallo Nachtschwärmer. Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten. Oh yeah. Na los, die Power-Taste. von Queen. Und dann geht's gleich rüber zu Martin Garrix. Nachtschwärmer, Spezial. Fast kein Song, der nicht mit Martin Garrix vermischt wurde. Auch Helene Fischer zum Beispiel. Absoluter Wahnsinn. Signalverlust. Oh shit! Jetzt wird der Handbetrieb außer Kraft gesetzt. Hey DJ! Hey DJ! Hi, bin ich noch bei der Notrufzentrale? Ich muss ganz dringend etwas melden, wissen Sie? Ein Nummer-1-Hit! Wir ziehen durch die Straßen und die Puffs dieser Stadt. Immer auf der Suche, wer noch Alkohol hat. Oh, oh, oh. Ich halte an der Tanke, trink ein Bierchen in Ruhe. Und Anke von der Tanke beißt mir noch ein Tattoo. Oh, oh, oh. Was das zwischen uns auch ist, Schmerzen, die man nie vergisst. Und ihr Blick hat mir gezeigt, ich bin wieder breit. Hacke voll durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Hacke voll einfach raus, mach die nächste Flasche auf. Tag erwacht, Hacke voll, einfach raus, mach die nächste Flasche auf. Denn wir sind heute fröhlich, tausend Glücksgefühle, alles was ich trink, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, meine Leber ist unsterblich, Flasche in den Hals, komm sauf mit mir. Die höchste Kneipe der Welt und warten auf den Nächsten, der eine Runde bestellt. Oh, oh, oh. Bist du richtig süchtig, Haut an Haut ganz berauscht. Fall in meine Arme und mein Latz geht auf. Oh, oh, oh. Alles, was ich will, ist da. Große Brüste, oh, ganz nah. Dieser Abend ist perfekt, schluck die Brühe weg. Hacke voll durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Hacke voll einfach raus, mach die nächste Flasche auf. Denn wir sind heute fröhlich, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich trink, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, meine Leber ist unsterblich. Flasche in den Hals, komm sauf mit mir. Hacke voll. Icke Hüftgold in the house. Hacke voll. Schnaps pulsiert unter der Haut. Hacke voll.

Schauen wir mal, schauen, was in der Ordnung abgeht. Veranstaltungsmäßig, da schauen wir mal heute. Und zwar erstmal das Love in La. Heute ist Chili E, DJ Chili E, der ist ja bekannt. Black Attack nennt sich das Ganze heute Abend. Und morgen im Love You On The Night. Mit DJ Cock, DJ Ron Davies und DJ Ben. Okay. Dann ist heute im Bergwerk in Elgersweier die Orbitz Party XXL. Das heißt, ihr feiert und wir zahlen. Jeder Gast bekommt automatisch 100 Orbitz, wenn er ins Bergwerk geht. Aha. Außerdem gibt es noch mehr Orbitz, Getränke und Überraschungen zu gewinnen. Morgen im Bergwerk Siesta Mexicana in Floor 1, Floor 2 Salsa Party und Floor 3 Abriss Malle Party. Aha. Dann ist heute in Herbolzheim im Atlantis sind die Heiligen Dämonen. Das ist Onkels Coverband. Böse Onkels Coverband. Heilige Dämonen heute Freitag. Morgen Samstag ist die Fete in Urlaufen. Abendmeier Urlaufen in der Athletenhalle. Ihr kennt ja die Fete, ja? 80er, 90er. Und ich kann es heute nicht oft genug sagen, morgen ist der liebe Charlie mit DJ Andy in Rastatt-Blittersdorf im Ankersaal. Giganten der 80er, Giganten der 80er heißt die Geschichte. Und ja, wirklich, es war, ich glaube im November, letztes Jahr war es schon mal, zum ersten Mal, das war wirklich so stark, so spitze. Er macht nichts falsch, wenn er da auftaucht. Einlass 21 Uhr. Repeat. pump it up. Qui dit taf te dit des thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, qui dit assis dans la merde, qui dit amour dit des gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, qui dit famille dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on chante. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Bei mir geht's wieder ab nach Jamaika. Der Bandi, der ist heute so gut drauf. Ich kann das gar nicht verstehen. Was ist denn heute los gewesen? Deo! Oh nein! Deo. Jetzt singt er auch noch. Daylight kommt und ich arbeite nicht mehr. Aber sing doch nicht zum Fenster raus hier. Arbeit nicht mehr. Doch sehe ich in der Haustür meinen roten Pudel. Dann fasse ich mir mit der Hand vor Schreck an die Nudel. Was machst du denn hier am Fenster? Was gibt's da? Möpse. Ich sehe Möpse. Ach komm. Charlie. Ja. Ich hab's geschafft. Was denn? Vor euch steht der Schuhverkäufer des Monats. Ja. Dieser Grundschulabschluss macht sich jetzt langsam bezahlt. Ja. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht. Alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Zeig mir deine Stärke. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Also, Action bitte. Listen. I don't know what it is on the Ja, jetzt bin ich geplättet hier. Ich kriege ja gerade Mehl aus der Türkei. Hallo Charlie, viele Grüße aus der Türkei von Sid. Wir hören dich hier live, einfach spitze, super. Grüße Carsten Schneider und dein Stammhörer. Das ist ja toll, ja, macht schön Urlaub. Die doofe Witze-Ecke. Er schläft mit ihr, ein One-Night-Stand. Morgen stellt er fest, dass sie ihren Namen nicht mehr weiß. Sagt sie, du musst dir von meinem Geschlechtsteil nur den ersten Buchstaben wegdenken. Sagt er, Utze? Nein, Uschi. Nein, das ist einfach zu viel. Aufkommen, einer haben wir noch. Weil wir gerade beim Thema Urlaub sind. Nachbarin zur Nachbarin. Deine Tochter war doch im Urlaub auf Sizilien. Hat sie auch ein Souvenir mitgebracht für dich? Oh ja, morgen ist Taufe. Danke. Ein tolles Souvenir.

und in Bühl. Bei Expert Öhler gibt's Waschmaschinen, Fernseher, Drucker, Digitalkameras, Handys, Tablets, Spiele, Konsolen, Kaffeemaschinen. Bei der Auswahl ist ja gleich mein Akku leer. Expertenangebote, Top-Beratung und Top-Service. Bei Expert Öhler im City Center in Kehl und in Offenburg-Bühl. Expert Öhler macht glücklich. Einkaufen direkt beim Erzeuger. Knackige Äpfel, feine Liköre, edle Obstbrände und vieles mehr. Alles direkt in Armbrusters Hoflädele, dem Obst- und Ferienhof in Gengenbach-Reichenbach. Wir sind montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr für Sie da. Oder unter hoflädele.de. Schauen Sie doch einfach bei uns rein. Hey Mädels! Ihr braucht jetzt nicht mehr um den ganzen Globus zu jetten, um gut auszusehen. Denn bei Coro in La findet ihr ab sofort Top-Marken wie Escada, Moschino Cheap and Chic und Missoni. Stylisch, elegant und sexy. Coro, Fashion and More. Am Rossplatz 1 in La. Hier werden Frauenträume wahr. Besondere feierliche Ereignisse sollten einen besonderen Rahmen haben. Das Hotelrestaurant Rebstock in Durbach bietet Ihnen einen solchen Rahmen. Feiern Sie Ihre kleinen und großen Feste des Lebens im idyllisch gelegenen Hotel-Restaurant Rebstock in Durbach. www.rebstockdurbach.de. Fitness, Gesundheit, Wellness, Reha. Das ist Toplife in Berghaupten. Modernste Geräte, medizinisch geschultes Personal und ein moderner Wellnessbereich garantieren Ihnen gesundes Training für jeden Alters- und Fitnessgrad. Jetzt mit gratis Probestunde. Toplife, Fitness, ambulante Reha und mehr. Alle Infos unter top-life.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Freitag ist Codex-Tag und dann geht's wieder. Und heute heißt übelst eskalieren. Übelst die Party mit den durchgeknallten Spessels. Übelst sparen, alle mit Sonnenbrille auf der Nase, Eintritt frei bis 23 Uhr. Übelst lässig, alle mit Vollband, Eintritt frei bis 23 Uhr. Übelst knapp, der kürzeste Minirock des Abends bekommt 100 Euro Cash. Eine Jury entscheidet. Übelst krank, wer postet peinliche Dinge auf dem Facebook für Freiverzehr? Und übelst abgefahren nach 23 Uhr, entweder 15 Euro Eintritt bezahlen und 30 Euro Freiverzehr bekommen oder 6 Euro Eintritt zahlen und normale Getränkepreise haben. Das ist heute im Codex. Und bis 24 Uhr Warsteiner. Nur 1 Euro. Ah. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag im Codex. Hip Hop Saturday. Hip-Hop Saturday. Und zwar im großen Club, Hip-Hop Mega Party. Black Hip-Hop, R&B und so weiter mit DJ Master T. Im kleinen Club, Rock-Pop 90er, 80er Deutsch, DJ Matze. Und im Smoker, Deep House bis Minimal. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Und die super Vorankündigung, Freitag, 11. Also heute in einer Woche, Felix Kröcher in der Haus. Ja, super. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow, wow, wow. Jeden Tag freu ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Hallo, Nachtschwärmer! Are you gonna stay the night? Doesn't mean we're bound for life. So, are you gonna stay the night? Der absolute Knüller zur Zeit überall, hä? your gasoline. Come pour yourself all over me. We'll let this place go down in flames only one more time. You kill the lights, still draw the blinds. Don't throw the sparkle in your eyes. I know that we were made to break, so what I done. Ja, nochmal ganz kurz, Vocal ohne Musik. Ja. Are you gonna stay the night? Are you gonna stay the night? Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't no nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. Blond on Gang und Charlie Ray Jepsen. Friday's here, people. Friday night is Wasserkontrolle. It's Friday. Friday night. Now this right here is what we call Welcome to Miami. But tonight, we just gonna call it Fiesta. Cause I don't wanna care where you are or what you're doing. If you in a club tonight and you wanna party, I wanna see you get crazy. Party, yeah. Fiesta, this time everybody. Come on. Yeah, it's a party. To the party, Fiesta, this night will last forever. The world, a party with the hottest girls. I'm looking for a model chick about 5'10" with a hair and curls, and a body like Beyonce to put it on me. While she's shaking it right, making me sweat every step of the way, so I know where I'll be by the end of the night. We get sexy, cause the sex with me is like a recipe. So I'm scraping a plate in a fresh kind of sprinkles into my hot club. I'm like royalty. She's spoiling me up in San Tropez to keep boiling me. Cause the party too hot, I've been MIA. But we partying every day, baby. We're just gonna call it Fiesta. Woo! For somebody special tonight, cause I swear shorties be eating me up. My life is a party, so tonight we gon' party and die on the dance floor. I wake up tomorrow in Vegas, cause baby that's just what I asked for. See, I'm a working man with a working plan, and it's working, baby. I went from nowhere to somewhere in just 1 year, and everyone thought I was crazy. But now we here in Giza, in Ibiza, in Miami and Rio. And we partying all through the night, cause we living our life, cause baby we here, yo. Ja, Fiesta, Fiesta. Gerade 21 Uhr gewesen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Test, test, test. Meine Damen und Herren, in dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Radio. Music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. To the hip, to the hop, to the rap. Every single line on time you admire stays in your brain like earth, wind, and fire. Just DJ bump this party. 21:11 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Was gibt's wieder? Es wird auch voll die Hektik hier. Ey, Doofkopf, es ist Zeit für den Bandi-Schlachtruf. Nein. Jetzt gibt's keinen Bandi-Schlachtruf. Alles, was du machen darfst, ist vielleicht, dass du für mich ein bisschen Werbung machst. Komm auf. Ey, Doofkopf, es nein. Ist nein. Vorstellen, Charlie 2000. Danke, das war schon besser. Ich bin Al Bundy. Oh. Gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ja, vom Radio Al. All hits, all the time. Power Station. Welcome. Absoluter Wahnsinn, wir gehen in die Werbung. Viel Spaß bei der Sendung. Okay, Leute, wir sind gleich wieder da nach diesen wichtigen Hinweisen. Hier kommt der Werbeblock. Der Tag erwacht und du stehst auf. Die Sonne strahlt, du bist gut drauf. Dann fängst du zu träumen an. Und freust dich auf dein Bad. Von Pfeife und Mai.

girls love it like panic. What do girls them want from we? Is it love or cash money? I don't know, just wait and see. Us to be is just to be. Booyaka, booyaka in the girl in the ring. Booyaka, booyaka make the girl in the ring. Booyaka, booyaka get the girl in the ring. Booyaka, booyaka and we keep it jiggy. With the Alibaba slammer on the cover, girl. Girls them love the flavor. Was gibt's denn da? Die Extrawurst. Absolut durchgeknallt. Battle am Freitagabend. Oh Mann, das ist so cool. Hau rein. Hau rein. Einfach super stark, hä? Sean Kingston, Oh, Nicki Minaj. Hey, ja. Mami, erzähl mir noch eine gute Nachtgeschichte. Es war einmal ein alter Schweinehund. Oh nein, nicht schon wieder von Charlie. Ja, er, wenn du mich noch einmal küsst, gehöre ich dir für immer. Sie, danke für die Warnung. Der Freund drängt seine hübsche Freundin doch endlich mit ihr ins Bett zu gehen. Doch sie möchte nicht und meint, nein, ich will erst nach der Hochzeit mit dir schlafen. Er darauf, okay. Dann ruf mich an, wenn du verheiratet bist. Danke. So, und das war das Gedöns. Dankeschön. Ja. Geknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Ich heiße Bundy! Bang! Freitag! This is my church. This is where I heal my hurts. It's in the world I've become, contained in the hum between voice and drum. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ. kurz eine Verkehrsmeldung, eine aktuelle. Auf der Auffahrt B33 von Offenburg kommend ist ein Unfall passiert. Es gibt noch keine Behinderung. Dankeschön. An die Marlies Peterei. Genial, hä? Lorraine hier mit Paul Kaltbrenner. Put your arms around me, baby. With her in love the town. Cause that's just how we do. We got Gott. Euer Klang ist einfach unwiderstehlich. Ich kann mich nimmer mehr zügeln. Ich bin ganz hin und weg. Ich werde feucht, wenn ich nur daran denke. Oh, abgefuckter Tonleiter. Hey, hey, hey. Jetzt sind wir in den 90ern. Da muss ich doch wieder ein bisschen Werbung für mich machen. Und zwar morgen Samstag ist der liebe Charlie beim Musikmachen zusammen mit DJ Andy in Rastatt, Stadtteil Blittersdorf. Fährstraße, wie die Fähre. Einfach letztes Haus rechts im Ankersaal. Ich lade euch ein, Nachtschwärmer. Das wird spitze. Giganten der 80er. Giganten der 80er. So heißt es. Einlass 21 Uhr. Ich freue mich schon, ja. Und der Andi auch, er hat mir es gesagt.

übelst abgefahren. Entweder 15 Euro Eintritt zahlen und satte 30 Euro Freiverzehr bekommen oder 6 Euro Eintritt zahlen normal und normale Getränkepreise haben. Läuft übelst. Noch einen kleinen Zusatz. Warsteiner 033 bis 24 Uhr 1 Euro. Dann kommt morgen der Samstag. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow. Hip Hop Saturday. Und zwar auf drei Floors geht's ab. Im großen Club 100% Black, Black, Hip-Hop, R&B. Im kleinen Club, Club, Rock-Pop 90er, 80er, Deutsch. Und im Smokers Tower Deep House und bis Minimal. Und eine Bottle-Aktion läuft morgen, all night long, die ganze Nacht. Und aufgepasst, kommenden Freitag, 11. April, Felix Gröscher. Elektro-Spezial im Codex. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Nimm mich jetzt doch, wenn ich miete wie ein Aal. Socken aus, Hosen runter, der nackte Wahnsinn. Party, Party, Party. Das gibt's doch nicht. Hey, was geht hier ab? Alles klar, Leute? Ist ja eine echt coole Party hier. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Showtime. You are about to witness non-stop music. Want me? Don't you want me? Jahr, ein Remix aus dem Jahre 97. Don't you want me? Hier ist der Freitag, hier geht's ins Wochenende. Abgefahren. Krass. Oh, abgefahren. Geil. Das ist sowas von abgefahren. Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Erst kommt eine Gruppe, von der hört man ja eigentlich gar nichts mehr. In den 90ern ist sie rauf und runter gelaufen, auch bei mir. Die Prinzen. Ich will dich haben, ganz für mich allein. Ich Na, wer hat sich noch daran erinnert? Die Prinzen. Super. Oh, wir haben einen Geburtstag. Der Rainer gratuliert seiner Gisela zum 46. Geburtstag aus Offenburg in der Tullerstraße. Erl, was meinst du dazu? Die hat wirklich Geburtstag? Wie alt wird sie? 12? 30? Ich hatte gerade gesagt 46. Aber bei euch geht aber geburtstagsmäßig nicht, ja, oder? Bandys feiern keine Geburtstage. Gut, das hinterlässt unheilbare Gefühlsnarben, aber spart viel Kohle für Geschenke. Aber Moment mal, im Mai, wenn ich Geburtstag habe, dann wird aber gefeiert. Dann wirst du mir was schenken. Aber schminkst dir ab, wir wollen nicht einmal wissen, wann er ist. Zum Glück hat er keine Freunde, die es uns sagen. Und er kriegt auch keine. Das ist doch unmöglich mit denen, ne? Dann Peggy, kriegst du auch nichts zum Geburtstag? Oh ja, dasselbe, was er mir jedes Jahr schenkt. Eine ganz schnelle, kurze Nummer. Spezial. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Life. You are being taken under our power to your destination. Ja, mal kurz nach den Mails schauen. Der Udo Stradinger auf Gaggenau Hürden grüßt mich hier als ehemaliger Aufbauer. Und ich grüße dich ganz toll zurück. Dankeschön. Horror Spezial. Absolut legendär, ha? 90er. Und die, wo in den 90ern unterwegs waren, tanzmäßig, die kennen die Songs alle noch. Apropos kennen, ich habe wieder eine Riesendiskussion mit meinem Freund Erl, wegen seiner Tochter. der blonden Kelly. Erl, wie sieht es aus? Ich möchte mal mit dir ausgehen. Was hast du für Absichten mit Kelly? Ja, ich werde mit dir ausgehen und mal sehen, was dann geht. Kelly, was meinst du? Hey, hast du einen Ständer? wenn ich dich sehe, immer. Bevor wir knietief in deinem Blut warten, geh doch lieber rüber zum Radio und hör zu, ob sie mein Lied spielen. Ja. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Geh auf Maximum, auf Maximum. 1, 2, 3, together. Okay. It's Dead and JLS. JLS. Yeah. I can't explain what's gotten into me. My sanity is in the passenger seat. I let it drive. She is my guide. We're flying. Jetzt ganz nochmal die Hinweise, ganz kurz. Und zwar, was noch alles so abgeht in der Ortenau. Zum Beispiel heute im Loft Black Attack mit DJ Chili E. Den kenne ich sogar noch persönlich. Und weil wir gerade beim Loft sind, morgen You Own the Night. Mit DJ Kork und DJ Ron Davies und DJ, kann es kaum lesen. Heute im Bergwerk Elgersweier die Orbitz Party. An dem Floor 2 Karaoke Night. Morgen Samstag im Bergwerk Siesta Mexicana. Olé! Und Salsa Party auf Floor 2. Und Floor 3 April Malle Party. Dann heute auch im Atlantis Herbolzheim eine Onkels Cover Night, böse Onkels Cover Night von mit den heiligen Dämonen. Morgen Samstag in Urlaub von der Athletenhalle die Fete. 80er, 90er Spezial mit der Fete. Lebensfreude. Ein Hammer nach dem anderen. Es ist ein Rausch voller Glückseligkeit. Keine Angst, keine Gefahr und keine Vernunft kann ihn beenden. Toilet, Music, Shit. Off the Shit. Off the Shit. Off the Shit. Einkaufen direkt beim Erzeuger. Knackige Äpfel, feine Liköre, edle Obstbrände und vieles mehr. Alles direkt in Armbrusters Hoflädele, dem Obst- und Ferienhof in Gengenbach-Reichenbach. Wir sind montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr für Sie da. Oder unter hoflädele.de. Schauen Sie doch einfach bei uns rein. Im Moment werden die Radioeinschaltquoten ermittelt. Marktforschungsinstitute rufen überall in der Ortenau und im Kinzigtal an und fragen Sie, welchen Radiosender Sie hören. Wir von Hitradio Ohr haben eine Bitte. Wenn bei Ihnen das Telefon klingelt, unterstützen Sie die Arbeit der Interviewer und nehmen Sie sich einen Moment Zeit für die Umfrage. Danke. Hit Radio Ohr.

mein. Das ist der Sound der 90er. Hitradio Ruhr. We can bond as one. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Yeah. You feel it, baby? Das war auch ein Überknaller aus den 90ern. Marky Mark. Der ist bekannter im Filmgeschäft. Da ist er dann eingestiegen. Da wird er auch mehr verdienen vielleicht. Marky Mark und die Funky Bank. Ladies and gentlemen, introduce Radio. Hey yo, DJ, stop the music. Fuck what you heard. Radio. Less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Pick out the hook while my DJ performs. The point, to the point, no faking. Cooking Dropping MCs like a pound of bacon. Burning them, being quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll, time to go solo. Rolling in my 5.0, with my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove, I kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook on my DJ Lamar. Poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town, that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground. Cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel. Conducted in form, this is a hell of a concept. We make it hype, and you wanna step with this. Eminem und Nas als Baby. 22.32 Uhr am Freitagabend. Die doofe Witze-Ecke. Jetzt kommt eine Pizza-Bestellung per Telefon. Auf Sächsisch. Auf Sächsisch. Wir brauchen 40 Pizzas. Wie bitte? 40 Pizzas. 40? In welche Nummer? 12 mal die 60. Moment, Moment. 8 mal die 66. Ja. 2 mal die 70. Ja. 6 mal die 73. 73. 73 war die Mafia. Ach ja, ja. 20. Ja. 3 mal die 69, das war die vegetarisch. Ja. Und 9 mal die 74, das war die Pizza Mario. Die haben wir nicht mehr. Ach, die Mario. Die Mario haben sie nicht mehr. Nee. Dann nehmen wir einfach die 9 mal die 71. 9 mal die 71. Plus nochmal Paprika. Die kannst du annehmen. Oh ja. Doch. Ja. Und jetzt nochmal ein Sonderwunsch. Bei den ersten 12, bei der 60, da brauchen wir 4 mal ohne Zwiebel. Dafür bei 3 plus Knoblauch. Bei 3 plus Knoblauch. Oder warten Sie mal, nee, bei 5 von den 12 nehmen wir plus Krabben. Also 5 plus Krabben. Und Speck. Ach, da wollte wieder die Friede, wollte kein Speck. Machen Sie mal nur 7 mal die 66 und einmal Frutti del Mare. Jetzt kommen wir ganz durcheinander. Ach, das war die 270. Genau. Nur 7 mal. Nur 7 mal und einmal Frutti del Mare. Einmal Frutti del Mare. Und lassen Sie aber bei der Frutti del Mare die Oliven weg. Ohne Oliven. Dafür aber mit Eier. Plus Eier. Das habe ich mir auch überlegt. Die 69 ist doch vegetarisch. Das ist nicht so gut. Da tun Sie mal lieber noch Thunfisch dazu bei der 69. Aber nur bei einer von den dreien. Die ist für mich. Und bei den anderen beiden plus Pepperoni. Ich sehe gerade hier, Sie haben Ananas-Käse-Pizza, haben Sie ja auch noch. Da, bei den vier Jahreszeiten, die habe ich zweimal bestellt. Da können Sie eh mal mit Ananas machen und eh mal mit Käse. Na, vor allem, Käse. Das kann der auch kauen. Oder nee, lassen Sie mal den Käse weg, bei allen beiden. Bei allen beiden? Ja. Plus Salami trotzdem. Mit Salami. Bei der Artischocken-Pizza. Die Adresse, wo soll das alles hin? Das soll nur einer durchblicken, ne? Genau. Servus, Grüezi und Hallo im weiten Radioland. Servus, Grüezi und Hallo. Servus, Grüezi, Hallo. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Jetzt machen wir Italo-Spezial. für die Gisela und den Rainer. Und die Gisela feiert heute Geburtstag. Also, ob man Touch in the Night in Italo reinbringen kann, das halte ich für sehr gewagt. Also, was soll's? 22.41 Uhr Nachtschwärmer. Also, was gibt's? Ist ja langweiliger als in einem Schuhladen. Ach komm. Ich kann mich nicht immer mit dir unterhalten. Ich muss mich konzentrieren. Warum moderierst du nicht eine Gameshow? Und wir nennen die Show Dieser Idiot Al. Einverstanden, das ist gut. Aber erst machst du ein bisschen Werbung für mich. Charlie 2000. Deutschlands Stolz im Zweiten Weltkrieg. Danke. Geil ist geil. Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Geil ist geil. Through my stories seldom told, I have squandered my resistance for a bucket full of mumbled such a promises. All lies and chest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. Original von Simon & Garfunkel. Das wollte ich jetzt ganz kurz mal bringen. Und gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Und schnitt. Wollt ihr noch mehr fahren? Dann bleibt dran. Mama, meine Puppe hat den Arm verloren. Oh je, da können wir leider nicht helfen. Aber für alle anderen Wehwehchen gibt es die Apotheke Haas. Dreimal in Offenburg. Schillerplatz, Heimburgstraße und Ortenberger Straße. Apotheke Haas. Sparen Sie außerdem bis zu 50% mit unseren Aktionskarten. Das Wochenende bei Hitradio Ohr. Der Sonntagvormittag gehört Radio Bienvenue, dem deutsch-französischen Magazin, und Metomedia, dem Medienmagazin bei Hitradio Ohr. Im wöchentlichen Wechsel informieren wir Sie über das, was die Badener und Elsässer bewegt, und über das Geschehen in der Medienwelt am Oberrhein. Immer sonntags von 11 bis 13 Uhr bei Hitradio Ohr. Bei Expert Öhler gibt's Waschmaschinen, Fernseher, Drucker, Digitalkameras, Handys, Tablets, Spiele, Konsolen, Kaffeemaschinen. Bei der Auswahl ist ja gleich mein Akku leer. Expertenangebote, Top-Beratung und Top-Service. Bei Expert Öhler im City Center in Kehl und in Offenburg-Bühl. Expert Öhler macht glücklich. Jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing.

endlich! Planet Rock mit Afrika Bambaataa. Und hier mit Journey. Kann man das als Freestyle noch durchgehen lassen? Naja. Oh, ich flippe auch so geil, ha? Bitte besucht mich auf Facebook Nachtschwärmer. Hinterlasst was. Auenzweier kommt zu mir auf Facebook, entweder über charlie2000.de, über die normale Internetseite, oder gebt einen bei Facebook charlie2000 in Buchstaben, ein Wort. Oder Charlie Abstand und 2000. Kann auch zwei Wörter sein. Ich freue mich. Oder auf die Fanseite Charlie 2000. Da aber 2000 in Zahlen und hinten dran noch Fan. F-A-N. Fan. L. Du warst kurz weg, du hast um deine Frau gekümmert. Aber du glaubst doch nicht, dass Sex mit meiner Frau mich aufheitert. aber du liebst sie doch. Eine Form der Liebe fängt mit fehlgeleiteter Lust an. Sie verwandelt sich in eine lodernde Hölle voll Unglück und Verzweiflung. Oh. I feel great. Jeden Freitag. Heiß, heißer, mega heiß. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. Um Längen besser. Freitag. Wow. Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Black, mal in einer ganz anderen Version. 22:58 Uhr gleich. Das war's dann langsam wieder, Nachtschwärmer. Das Ganze war übrigens aus der Serie Senden ohne Hirn. Heute die Rubrik Witze ohne Pointe mit Männern ohne Hose. Humor, der aus dem Bauch kommt, zusammen mit dem Mittagessen. Auf so hohem Niveau, dass es einem selbst mit Leiter noch schwerfällt, überhaupt die Stammtischkante zu erreichen. So wake me up when it's all over. When Allen ein schönes Wochenende. Bis kommenden Freitag. Tja, und das war's dann auch schon wieder für heute. Länger hält man dieses Gesabbel auch nicht aus. Vielen Dank an den zauseligen Schnarchlappen. Der kommt gleich wieder in sein Körbchen. Selber schuld. Und bitte rufen Sie nicht mehr an. Ihre Probleme interessieren uns ohnehin einen Scheiß. 20 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Stefan Schütz. Die Bundesregierung will schon bald das Gesetz zur Kinderpornografie verschärfen. Auch der gewerbsmäßige Handel mit Nacktbildern von Kindern soll unter Strafe gestellt werden. Vor Ostern wird ein Gesetzentwurf vorliegen, sagte Justizminister Maas der Saarbrücker Zeitung. Hintergrund ist der Fall des SPD-Politikers Edati, der Fotos von nackten Kindern über eine kanadische Firma bezogen hatte. Die Lufthansa stellt kurz vor dem Ende des Pilotenstreiks kein neues Angebot in Aussicht. Um Punkt Mitternacht endet der dreitägige Streik. Fast 4000 Flüge waren ausgefallen. Schon morgen soll der Betrieb wieder weitgehend planmäßig stattfinden. Nur ganz wenige Flüge fallen am Wochenende noch aus. Positiv für Passagiere, bis Anfang Mai wird es wohl keine neuen Streiks geben. Jetzt soll wieder verhandelt werden, fordert Lufthansa-Vorstandsmitglied Kai Kratki. Letzte Woche hatte die Airline ein neues Angebot vorgelegt. Das gelte auch weiterhin. Die Vereinigung Cockpit hatte die Offerte abgelehnt. Es geht beim Streit vor allem um das Alter, ab dem Piloten in Rente gehen können, und um ein Gehaltsplus. Benjamin May, Nachrichtenredaktion. Bundespräsident Gauck hat die Verdienste der getöteten deutschen Fotoreporterin Anja Niedringhaus gewürdigt. Die Welt habe eine bedeutende Augenzeugin verloren, sagte Gauck. Niedringhaus war in Afghanistan von einem Polizisten erschossen worden. Eine kanadische Kollegin, die mit ihr reiste, wurde schwer verletzt. Warum der Polizist auf die Frauen geschossen hat, ist unklar. Angeblich rief er Allahu Akbar, also Gott ist groß, bevor er das Feuer eröffnete. Die Taliban erklärten aber schnell, mit der Tat nichts zu tun zu haben. Niedringhaus